Deutschlandfunk. Nachtradio. Und das heißt heute wieder Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen Musiker, der vor allem als Chef des Electric Light Orchestra bekannt geworden ist. Bis 3 Uhr gibt es aber auch noch so einiges drumherum zu hören. Unser Thema für die kommenden 2 Stunden: Rock'n'Roll und Streicher. Station des englischen Produzenten Jeff Lynne. Thank you. Im Original von Chuck Berry, Roll Over Beethoven, hier in der Version vom Electric Light Orchestra, in der längeren LP-Fassung. Die Single erreichte immerhin Platz 6 in England und war auch in den USA ein kleiner Hit Anfang 1973. Den Beethoven, den Chuck Berry mit seinem Rock'n'Roll verjagen wollte, holte Jeff Lynne mit seinem Electric Light Orchestra also wieder zurück. Das Lied begann und endete mit Zitaten aus Beethovens 5. Sinfonie, in der ja bekanntlich das Schicksal an die Tür klopft. Es geht also heute um Jeff Lynne, geboren am 30. Dezember 1947 in Birmingham. Jeff Lynne, der inzwischen auf eine wahrhaft erfolgreiche, lange erfolgreiche Karriere zurückblicken kann. Nicht nur dokumentiert durch allerlei Preise und Auszeichnungen, sondern zum Beispiel auch durch die Zusammenarbeit mit einigen der ganz Großen der Rock- und Popgeschichte. Unter anderem Bob Dylan, Paul McCartney, Roy Orbison, viele andere mehr. Wir kommen darauf zurück. Aber auch er hat mal klein angefangen im Birmingham der 60er. Seine erste richtige Band hieß The Night Riders. Daraus gingen dann Idol Race hervor. Die veröffentlichten 1968 ein Album mit dem Titel The Birthday Party. Das enthielt auch dieses Skeleton and the Roundabout. Vorne mit Idol Race. Less wages if you'll just hang from this gate. A year is passing, lots of food and money come my way. Oh, lucky man am I. But who's this telling me you're far too much too fat to be a ghost? Be on your way. So here I am. Time. old lane. Saw the sea rushing in to the coast. Now they've seen, now they know it's growing very near. Jeff Lynne kommt also aus Birmingham, der Bandleader einer anderen, berühmteren Gruppe jener Jahre. Auch aus Birmingham wollte ihn schon länger bei The Move haben. Die sind gemeint. Und nachdem es mit Idle Race nicht so recht weiterging, sagte Lynne 1970 schließlich zu und tat sich mit Roy Wood zusammen, dem Kopf von The Move. Die waren auch schon in ihrer späten Phase, kurz vor der Auflösung, waren vertraglich aber noch dazu verpflichtet, weiter Alben zu produzieren. Aus dem letzten, Message for the Country, eben von Jeff Lynne, geschrieben und auch gesungen, No Time. Die beiden, Wood und Lynne, heckten parallel zur letzten Move-Zeit schon ihr neues Projekt aus. Das sollte eine Verbindung von Rock und klassischen Instrumenten sein, wie zum Beispiel es auf I'm the Walrus von den Beatles zu hören war. So etwas schwebt ihnen auch vor, als sie mit den Electric Light Orchestra 1970 begannen. Und das allererste Stück, das sie aufnahmen, erschien 2 Jahre später erst, auch als erste Single des ILO. Roll Over Beethoven von ganz zu Anfang war dann die zweite. Hier aber also die Original-LP-Aufnahme, immerhin schon vom Juli 1970, da gab es die Move noch 1,5 Jahre, aber auch schon das Electric Light Orchestra, und zwar eben das allererste Stück 10538 Overture. Das waren jetzt zweimal die frühen oder das frühe Electric Light Orchestra. Nach dem ersten Stück ihres ersten Albums eben die dritte Single, Herbst 1973, Showdown. Mich erinnert das immer ein bisschen an Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Roy Wood hatte das ELO inzwischen verlassen, um mit seinem neuen Projekt Wizard eine Art Phil Spector Popmusik in Zeiten des Glamrock zu machen. Jeff Lynne wiederum wurde in seinem Songwriting langsam griffiger, poppiger, mainstreamiger, radiofreundlicher, wie immer man will. John Lennon sagte in einem Radiointerview in New York zu der Zeit, konkret bezogen auf dieses Stück Showdown, dass ELO sei wie Söhne der Beatles. Das muss Jeff Lynne natürlich runtergegangen sein wie sonst was, war er doch immer selbst ein ganz, ganz großer Fan der Beatles gewesen. Und wir machen mal einen ganz großen Sprung. Mitte der 90er Jahre war es kein anderer als Lynne, der die beiden John Lennon Kassettendemos Free as a Bird und Real Love für die Beatles Anthology Veröffentlichung aufbereitet hat, also digital von Bandgeräuschen und Knackern gereinigt hat und dann die restlichen drei, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, bei ihren neuen Aufnahmen als Co-Produzent unterstützt hat. Und auf einmal gab es mit Lynns Hilfe zwei neue Beatles-Lieder mit dem längst verstorbenen John Lennon. Eins davon, Real Love. Waiting for you. kisses feast during the morning light. Casualties at dawn. That magnified the tears, studied warts and arm, still alive, but on and on. Long time ago when we was fat, but it's all over now, baby. Wir sind mitten in der Beatles-Abteilung dieser Sendung. Jeff Lynne zuerst als Co-Produzent bei Real Love, einem John Lennon-Demo aus dessen New Yorker Zeit, aufbereitet für die Beatles-Anthology Mitte der 90er. Danach George Harrison, sein Album Cloud Nine hat Lynne mitproduziert und teilweise auch die Stücke mitkomponiert, wie eben das When We Was Fab. Und es geht noch weiter im Text. Auch Paul McCartneys Album Flaming Pie, 10 Jahre nach Harrisons Cloud Nine, also 1997, hat Jeff Lynne zum Teil mitproduziert und auch als Musiker mitgewirkt. Hier zum Beispiel akustische und elektrische Gitarre, Keyboard und Backing Vocal auf McCartneys Lied Souvenir. When you fed up, shedding too many tears. Just so many souvenirs. Oh, if you want me, tell me. Mr. Blue Sky, still be with you. Sky. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Kleinen Beatles-Block haben wir jetzt mit dem Electric Light Orchestra abgerundet, denn Mr. Blue Sky klingt doch sehr nach den großen Vorbildern. Am Anfang meint man fast A Day in the Life vom Sgt. Pepper Album der Beatles zu hören. Es war aber aus dem Album Out of the Blue aufgenommen in München zwischen Mai und Juli 1977. Ich hätte die ganzen 2 Stunden heute vollpacken können mit lauter Hits. Living Thing, Turn to Stone, Rock Area, Don't Bring Me Down, Hold On Tight, Confusion, Calling America und wie sie alle heißen. Wollte dann aber doch noch das ein oder andere weniger Bekannte unterbringen. Wie hier zum Beispiel One Summer Dream. Thank you. Im Soundcheck geht es heute um Jeff Lynne. Es geht um das Electric Light Orchestra, aber nicht nur, denn ebenso wie im Verlauf dieser Stunde werden wir auch noch nach den 2 Uhr Nachrichten das ein oder andere abseits vom ILO hören. Hier zum Schluss der ersten Stunde nochmal die frühen Jahre, als das Electric Light Orchestra noch nicht so leicht daherkam. Und wer hier Griegs in der Halle des Bergkönigs hört, aus Peer Gynt, liegt richtig. Yeah.